Erster Gott, der Herr, sagt über Moab, Schlimmes wird Nebo passieren. Es ist erobert und zerstört. Kirjatheim ist eingenommen. Die Festung ist auch zerstört. Zweiter Moabs Ruhm ist vorbei. In Hesbon planen sie Böses gegen Moab. Sie sagen, lasst uns Moab zerstören, damit es kein Volk mehr ist. Auch du, Madmen, wirst zerstört. Das Schwert kommt hinter dir her. Dritter hört. Man hört lautes Weinen aus Horonaim. Sie rufen, es gibt Zerstörung und große Not. Vierter Moab ist zerstört. Man hört Weinen bis nach Zoar. Fünfter, die Leute weinen auf dem Weg nach Luhit. Auf dem Weg von Horonaim hört man Weinen über die Zerstörung. Sechster, flieht und rettet euer Leben. Seid wie ein Strauch in der Wüste. Siebter, du vertrautest auf deine Götzenbilder und deine Schätze. Darum wirst du erobert. Kamos wird gefangen genommen, seine Priester und Anführer auch. Achter, der Zerstörer kommt über jede Stadt. Keine Stadt wird entkommen. Das Tal und die Ebene werden zerstört, wie Gott, der Herr, es gesagt hat. Neunter, gibt Moab Flügel, damit es fliehen kann. Schöne Städte werden leer. Niemand wird dort wohnen. Zehnter, verflucht ist, wer die Arbeit von Gott, dem Herrn, nicht richtig macht. Verflucht ist, wer sein Schwert nicht benutzt, um zu töten. Elfter, Moab hatte von Anfang an Ruhe. Es hatte keine Probleme. Es wurde nicht umgefüllt. Es wurde nie gefangen genommen. Darum hat es seinen Charakter behalten. Zwölfter, Gott, der Herr, sagt, es kommt die Zeit. Ich werde Leute senden, die Moab leeren. Sie werden seine Gefäße leeren und seine Krüge zerbrechen. Dreizehnter, dann wird Moab sich für Kamos schämen. So wie Israel sich für Bethel schämte, auf das es vertraute. Vierzehnter, wie könnt ihr sagen, wir sind Helden und starke Krieger? Fünfzehnter, der Zerstörer kommt über Moab und seine Städte. Die besten jungen Krieger werden getötet. Das ist das Wort des Königs, dessen Name Gott, der Herr, ist. Sechzehnter, die Zerstörung Moabs ist nah. Sein Unglück kommt sehr schnell. Siebzehnter, alle Nachbarn und alle, die Moab kennen, sollen Mitleid haben. Sie sollen sagen, wie ist die starke Macht zerstört. Achtzehnter, steige von deinem hohen Platz herab und sei traurig, ihr Leute von Dibon. Der Zerstörer kommt gegen dich. Er zerstört deine Festungen. Neunzehnter, geh auf den Weg und schau genau hin, ihr Leute von Aroa. Frag die Flüchtlinge, was ist passiert? Zwanzigster, Moab ist zerstört und beschämt. Weint und klagt. Sagt am Arnon, dass Moab besiegt ist. 21. Eine Strafe kam über das Land in der Ebene. Über Holon, Jazer und Mephat. 22. über Dibon, Nebo und Beth-Diblatheim. 23. über Kirjatheim, Beth-Germo und Beth-Mien. 24. über Keriot, Bozra und alle anderen Städte Moabs. Die Städte, die nah und fern sind. 25. Gott, der Herr, sagt, Moabs Macht ist gebrochen. 26. macht Moab betrunken, denn es hat sich gegen Gott, den Herrn, erhoben. Es soll in sein Erbrochenes fallen und verspottet werden. 27. war Israel nicht dein Spott? Wurde es als Dieb gefangen? Du schüttelst spöttisch den Kopf, wenn du über Israel sprichst. 28. verlasst die Städte und wohnt in Felsenhöhlen, ihr Bewohner Moabs. Seid wie eine Taube, die am Rand eines Abgrunds nistet. 29. wir haben von Moabs Stolz gehört. Von seinem sehr großen Stolz und Hochmut. 30. Gott, der Herr, sagt, ich kenne Moabs Stolz. Seine Worte und Taten sind falsch. 31. darum muss ich über ganz Moab weinen und klagen. Man wird über die Leute von Kirjeres trauern. 32. Ich weine mehr über dich, Weinstock von Sibma, als über Jeser. Deine Ranken wuchsen weit. Der Zerstörer kam in deine Erntezeit. 33. Freude ist von den fruchtbaren Feldern und vom Land Moab genommen. Ich nehme den Wein aus den Fässern. Man wird keinen Wein mehr pressen. Man hört Rufe, aber es ist keine Freude. 34. Von Hesbon bis Elaile und Jahaz hört man Schreie. Von Zor bis Horonaim und Eglat. Denn auch das Wasser von Nimrim wird trocken. 35. Gott, der Herr, sagt, ich werde aus Moab alle entfernen, die auf Opferhöhen gehen und ihren Göttern opfern. 36. Darum klagt mein Herz wie Flöten um die Männer von Kirheres. Ihre Ersparnisse sind verloren. 37. Alle Köpfe sind kahl geworden. Alle Bärte sind abrasiert. 38. Auf allen Dächern und Plätzen Moabs ist nur Trauer und Klage. Gott, der Herr, sagt, ich habe Moab zerstört, wie ein Gefäß, das niemand mehr will. 39. Wie ist es zerstört? Weint. Moab ist geflohen. Schämt euch. Moab wird für alle seine Nachbarn Spott und Schrecken sein. 40. Gott, der Herr, sagt, jemand kommt wie ein Adler. Er breitet seine Flügel über Moab aus. 41. Die Städte werden eingenommen. Die Bergfestungen werden erobert. Die Helden Moabs werden an diesem Tag große Angst haben, wie eine Frau bei der Geburt. 42. Moab wird zerstört, damit es kein Volk mehr ist. Denn es hat sich gegen Gott, den Herrn, erhoben. 43. Gott, der Herr, sagt, Angst, Grube und Falle kommen über dich, Bewohner Moabs. 44. Wer vor der Angst flieht, fällt in die Grube. Wer aus der Grube steigt, wird in der Falle gefangen. Gott, der Herr, sagt, ich bringe dies über Moab, wenn ich sie strafe. 45. Müde Flüchtlinge halten im Schatten von Hesbon an. Aber Feuer kommt aus Hesbon und aus Sihons Palast. Es verbrennt die Köpfe der Moabiter und der lauten Leute. 46. Schlimmes wird dir passieren, Moab. Das Volk von Kamos ist verloren. Deine Söhne werden gefangen genommen. Deine Töchter werden ins Gefängnis gebracht. 47. Gott, der Herr, sagt, aber ich werde Moabs Schicksal später ändern. Das ist das Ende der Strafe für Moab.